Wunsch hatte er wie jedes Kind. Steigen wie ein Falk im Sonnenwind. Gleiten über Weg und Haus, steigen, steigen über sich hinaus. Diesen Wunsch hatte er wie jedes Kind. Und wie immer glaubte man, er spinnt. War man sicher, dass die Zeit eines Tages ihn verschneit, verschneit mit der Zeit. Doch wie auch er, so wuchs mit ihm von Jahr zu Jahr sein schöner Traum, weil er nicht unerfüllbar war. Denn er glaubte daran und an sich, dass er es kann. Irgendwann, irgendwann. Denn er glaubte daran und an sich, dass er es kann. Irgendwann, irgendwann. Und er setzte daran alle Kraft, weil allein mit Träumen man nichts schafft. Weil man darum ringen muss, kühn und fest wie Icarus, doch klüger als er, dass man nicht versinkt im Meer. Vor der Zeit, vor der Zeit. Und nun seht, wie er steigt und sich doch von